hierzulande wurden die Anhänger von Trump und die Wähler der AfD lange Zeit als reine Protestwähler klassifiziert. Dieser Sicht zufolge machen sie ihr Kreuz an der falschen Stelle, um den etablierten Parteien Denkzettel zu verpassen. Mit der Begründung, die Rechtspopulisten hätten zur Lösung von Sachfragen nichts beizutragen, wurde den Newcomern gern abgesprochen, überhaupt für einen politischen Inhalt zu stehen, für einen eigenständigen. Der Vorwurf der Inhaltslosigkeit, der spricht aber insofern Bände, als er ein bestimmtes verkürztes Politikverständnis dokumentiert und transportiert. Politik wird eben bei diesem Vorwurf der Inhaltslosigkeit auf das Austarieren von Interessen reduziert, auf rationales Kalkül, die Lösung eben von Sachfragen, sogenannten. Das Pfund, mit dem die neuen Rechten wuchern, ihr identitätspolitisches Angebot, das wird dagegen nicht als zur Politik gehörig verstanden, sondern als irgendwie unterirdisch. Und das Politikverständnis halte ich eben für verkürzt und irreführend. Moderne Politik hat in Wirklichkeit neben dieser interessenpolitischen Dimension immer eine zweite identitätspolitische Dimension. Das gilt auch eben für die linken und liberalen Konzepte. Allerdings scheint eben die neue Rechte ein Identitätskonzept zu liefern, was unter den spezifischen Bedingungen, mit denen wir es heute zu tun haben, offenbar für viele attraktiver ist als das, was die linke und liberale Konkurrenz auf diesem Feld anbietet. Die Vertreter der repräsentativen Demokratie haben diese identitätspolitische Komponente der eigenen Politik zeitweise aus dem Blick verloren. Das liegt aber nicht daran, dass die so gut versteckt wäre, dass man die große analytische Anstrengung bedürfte, um die in dem Blickfeld zu bekommen. Es ist eher ihre Omnipräsenz und Selbstverständlichkeit, die den Blick verstellt. So wie man die Luft, die man atmet, nicht wahrnimmt, so eben auch diese identitätspolitische Dimension der Politik. Das demokratische Lager trägt eben diesen zentralen Punkt, der Bezugspunkt aller Identitätspolitik sogar im Namen. Demokratie ist ja bekanntlich nur das altgriechische Wort für Volksherrschaft, aber Volk ist eben kein anderes Wort für empirische Bevölkerung, sondern hat den Charakter einer metaphysischen Konstruktion, was ist auch spezifisch für die Warengesellschaft und transportiert eine eben selber schon eine identitätspolitisches Denken. Und deswegen eben auch die These jetzt bei der Einordnung vom Rechtspopulismus, wenn die Trumps, Gauland und Erdogans im Namen des Volkes sprechen, dann ist das kein Akt der Anmaßung und der Falschetikettierung, dass das etwas ist, was außerhalb dieses Anrufung des Volkes ist. Sie exekutieren vielmehr das barbarische Potenzial, was in dieser Zwangsvorstellung Volk bereits enthalten ist. Und unter bestimmten Umständen eben auch historischen Umständen besonders zutage tritt und abgerufen werden kann. Die etablierten Parteien, die streuen sich derzeit ja gern Asche auf ihr Haupt, die hätten sich zu weit vom Volk und dessen Ängste entfernt, das ist ja die gängige Argumentation. Da wäre eben die Gegenthese, die ich versuchen möchte, im Laufe der nächsten Zeit noch plausibel zu machen, möglicherweise auch ansatzweise im Referat, dass das das Grundproblem unserer Epoche verfehlt. Unter den Bedingungen des Krisenzeitalters lässt sich der Kampf für Selbstbestimmung und Emanzipation nicht mehr unter dieser Metaphysik des Volkes und der Beschwörung führen, sondern die Beschwörung des Volkes ist selber Teil des Problems, nicht die Durchsetzung des Volkswillens, die Lösung. Diese steile These, die Idee des Volkes sei eine wahnsgesellschaftliche Zwangsvorstellung, bedarf natürlich einer Erläuterung. Dazu muss sich erstmal auf eine relativ grundsätzliche Ebene wechseln und zunächst mal klären, was eigentlich Politik überhaupt ist, also eine historische Einordnung. Bleibt man zunächst mal beim Selbstverständnis, also was man in Politik von sich selber hält oder was auch in der Politikwissenschaft als Aufgabe und Gegenstand von Politik verhandelt wird. Die Warengesellschaft, die hält sich ja für eine aufgeklärte, vom Irrationalen befreite Gesellschaft. Nicht nur die Einzelnen sollen selber ihres Glückes Schmied sein. Angeblich entscheidet eben auch die Gesellschaft als Ganzes frei über ihr Schicksal, also die Stellung als Objekt. Traditionelle Gesellschaften werden durch Sitte und Herkommen und personale Herrschaftsverhältnisse strukturiert. Die moderne demokratische Gesellschaft, die steuert sich qua Politik selber. Das ist das Selbstverständnis. Dass Gesellschaften ihre allgemeinen Angelegenheiten regeln müssen, das ist ein allgemein überhistorisches Phänomen. Das gilt für jede Gesellschaft. Die Warengesellschaft, und das ist aber eben die Spezifizierung, die ich einführen möchte, tut das in einer Weise, die ihrem Selbstverständnis als aufgeklärte Gesellschaft ins Gesicht schlägt und als Gesellschaft, die eben ihre eigenen Zusammenhang unter Kontrolle hat qua Politik. Wie der Begriff Warengesellschaft implizit eigentlich schon sagt, wird in der modernen kapitalistischen Gesellschaft die Herstellung des gesellschaftlichen Zusammenhangs von den Menschen an die Dinge delegiert, an die Produkte. Also das ist keine bewusste Vergesellschaftung, sondern eine, wo die Menschen direkt miteinander in Beziehung treten, sondern sie interagieren stattdessen als Charaktermasken ihrer jeweiligen Waren miteinander. Die Menschen verhalten sich gesellschaftlich, indem sie ihre privaten Geldinteressen verfolgen, indem sie als Privatakteure agieren. Das ist ja ziemliches Paradox eigentlich. Ne? Das ist aber die Grundstruktur dieser Gesellschaft. Ich verhalte mich, kümmere mich nur um meinen eigenen Laden und um mein Eigeninteresse, aber das ist die Form, in der ich meine gesellschaftlichen Beziehungen reguliere. Das hat natürlich jetzt für die Form und für die Art und Weise, wie die allgemeinen Angelegenheiten sich darstellen in der Warengesellschaft, weitreichende Implikationen. Das betrifft zunächst mal die Art und Weise, in der die allgemeinen Angelegenheiten geregelt werden. Wenn das gesellschaftliche Leben in der Verfolgung der privaten Geldinteressen besteht, dann ist innerhalb der Gemeinschaft oder der Gesellschaft für die allgemeinen Angelegenheiten eigentlich kein Platz da, weil der ist ja gefüllt von den Privatinteressen. Weil das gesellschaftliche Leben die Form der Privatheit hat, ist die Warengesellschaft die erste Gesellschaft in der Geschichte, die außerstande ist, sich selber um ihre allgemeinen gesellschaftlichen Angelegenheiten zu kümmern. Das macht die Gesellschaft nicht selbst. Sie muss stattdessen das an eine außerhalb der Gesellschaft angesiedelte, von der Gesellschaft getrennte Instanz abtreten. Zusammen mit der Warengesellschaft entsteht eben der von der Gesellschaft geschiedene moderne Staat, dieser Dualismus Staat-Gesellschaft. Das ist was genuin eben Warengesellschaftliches. Und damit entsteht auch erst so etwas wie Politik im modernen Sinne. Die allgemeinen Angelegenheiten nehmen in der Warengesellschaft aber eben nicht nur qua Ausgliederung diese aus dem gesellschaftlichen Leben eine spezifische Form an. In der Warengesellschaft bekommen die allgemeinen Angelegenheiten auch einen eigentümlichen Inhalt. Dem eigenen Selbstverständnis zufolge könnte Politik, so sie nur wollte, über alles entscheiden. Verzichtet sie darauf und verleiht sie den Individuen zum Beispiel unveräußerliche Grundrechte, dann erscheint das als Akt der bewussten Selbstbescheidung und damit als Bestätigung quasi dieses freien Gestaltenkönnens des politischen Willens. In Wirklichkeit ist aber eben die entscheidende gesellschaftliche Weichenstellung mit der Installation dieser Privatheit als gesellschaftlicher Vermittlungsform und als Form der Gesellschaftlichkeit immer schon bewusstlos gegeben und vorausgesetzt, bevor Politik und Staat überhaupt auf den Plan treten. Deren Existenz zeigt bereits an, wie die Weichen da gestellt wurden. Deswegen ist die Verwandlung der allgemeinen Angelegenheiten in Politik und die Herausbildung moderner Staatlichkeit eben bereits das Ergebnis dieser Auflösung der Gesellschaft in getrennte Privatproduzenten. Und damit ist eben auch der Reichweite politischen Handelns den Grenzen gesetzt. Was ihren positiven Inhalt angeht, schrumpft sie eben auf die Regulation der Rahmenbedingungen der Interessenkonkurrenz der verschiedenen Kategorien von Privatproduzenten, privaten Warenbesitzern. Das ist das Alltagsgeschäft. Und daneben hat Politik eben noch eine zweite Ebene, und da sind wir wieder bei meiner geliebten Identitätspolitik. Sie löscht aus, wie begrenzt ihre Gestaltungsmöglichkeit ist, und sie erlaubt sich der Gesellschaft, sich als souveräner Herr ihres eigenen Geschickes misszuverstehen, obwohl sie es abgetreten hat. Für diese zweite Aufgabe, also dieses grundlegende Missverständnis, man kann es Subjektpolitik-Illusion nennen, dafür braucht man das Metasubjekt des Volkes, das als Zwangsvorstellung, würde ich formulieren. Die reale Ebene ist relativ simpel, die hatte ich ja auch schon thematisiert. Die in getrennte Warensubjekte aufgelöste Gesellschaft ist eben nicht in der Lage, ihre allgemeinen Angelegenheiten selber zu regeln. Sie muss das dem Staat überlassen, also sich quasi in eine Ohnmachtsbeziehung gegenüber diesem Staat begeben. Jetzt gibt es aber eine phantasmagorische Bemächtigung des Staates, in dem eben das herrschende Bewusstsein den Staat zum bloßen Instrument erklärt, Instrument von etwas anderem, erscheint dann das als Gegenteil. Also das Mächtige ist dann nicht mehr der Staat, sondern der dieses Instrument führt. Und dieses zum Instrument erklärende Staates ist gebunden an die Figur des Volkes, an dieses Metasubjekt, das eben den Staat lenken und ihm Befehle erteilen kann und ihn als Instrument seines Willens einsetzt. Dieses Metasubjekt ist der Souverän des Volkes. Das ist eben auch die zentrale Anrufungsinstanz aller modernen Politik. Also moderne Politik ohne Volk geht nicht. Und hat eben immer diesen Anspruch, diesen Volkswillen, was immer das dann ist. Es ist eben, wie schon gesagt, ein Metasubjekt, also nicht einfach die empirische Bevölkerung mit ihren Wollen, Interessen und Begehren, sondern etwas Übersinnliches, dem zum Durchbruch zu verhelfen, das umzusetzen. Das ist so die Grundvorstellung und Grundkonstruktion und Grundverkehrung, die eben allen politischen Denken zugrunde liegt. Also, wie schon gesagt, wenn man das jetzt vom Standpunkt des vereinzelten Warensubjekts aus sieht, da stellt das Volk ein janusköpfiges Konstrukt dar. Auf der einen Seite verschafft es dessen Erfindung den Einzelnen die Möglichkeit, sich qua Identifikation mit dem Volk imaginär eben aus dieser Isolation, in der sie sich real in ihrem Alltag befinden, zu befreien. Mehr noch, als Glied eines Volkes, wie er sich versteht, der hat Anteil an dessen eben dieser imaginären Demiurgen-Position als die Instanz, die die Welt in der Hand hat und regulieren kann. Auf der anderen Seite bedeutet Volk aber natürlich, sich als Glied eines Volkes denken, das Wollen, eigene Wollen und Begehren, diesem Metasubjekt und seinem einheitlichen Willen zu subsumieren, unterzuordnen und dazu auch bereit zu sein. Diese phantasmagorische innere Einheitlichkeit geht notwendigerweise mit einer Abgrenzung nach außen einher. Volk ist eben wohlgemerkt was anderes als Bevölkerung, der Bevölkerung. Der Begriff, der addiert einfach unterschiedslos alle Menschen, die auf einem bestimmten Territorium leben. Ist auch unemphatisch. Zur Bevölkerung zählt also jeder Sesshafte. Volk lässt sich dagegen nur als eine einheitliche Entität denken, in dem zwischen Zugehörigen und Nichtzugehörigen entschieden wird. Die verschiedenen Volkskonzepte, die unterscheiden sich, wie sie die Grenze ziehen zwischen Volk und Volksfremden. Gezogen wird sie immer. Das geht nicht, Volk zu denken, ohne Ausschluss zu denken. Dieses identitätsstiftende Band kann verschiedene Formen annehmen. Ich unterscheide erstmal zwei Grundformen. Entweder gibt es ein zugerechnetes, mehr oder minder fiktionales politisches Handeln, das über die Zugehörigkeit zum Volk entscheidet, oder das Volk wird essentialistisch, also von irgendeiner Seinsgröße, die allen Handeln vorausgesetzt ist, her bestimmt. In dieser zweiten Variante verbinden dann das gemeinsame Blut oder die gemeinsame Kultur als Vorstellung die vereinzelten Einzelnen zu einer imaginären Gemeinschaft. Die erste Variante, also die das über fiktionales politisches Handeln herstellt, die taucht ziemlich früh auf im 17. und 18. Jahrhundert mit den Vertragstheorien der Aufklärung, also wo ein fiktionaler Gesellschaftsvertrag die Gesellschaft konstituiert, ein Akt der Zustimmung, sich dem Gemeinwesen unterzuordnen, den es nie gegeben hat, aber der als Konstrukt eben in diese Naturrechts, in dieses, dem Naturrechtsdenken zugrunde liegt. Also diese Form ist alt. Allerdings operieren die im 17. und 18. Jahrhundert, die auf dieser Schiene denken, mit einem extrem engen Volksbegriff, der sich nicht mehr mit dem heutigen deckt. Die Kategorie Volk in einem emphatischen Sinn, das sind im Endeffekt nur die männlichen Besitzbürger. Da fliegen die Frauen raus, also schon mal die halbe Bevölkerung, und es fliegen die Besitzlosen raus, also die späteren Warenbesitzer, die auf den Verkauf der wahren Arbeitskraft angewiesen sind. Die sind als Gesinde noch untergeordnet unter die Besitzbürger. Also der Volksbegriff ist da als in diesen Gesellschaftstheorien eingeengt auf diesen, als Träger der ominösen Gesellschaftsvertrages, die Besitzbürger. Ein schichten- und geschlechterübergreifender Erfolgsbegriff, der entsteht eigentlich erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts und auch eben mit der Erfindung dieser zweiten Variante, die essentialistisch argumentiert. Die durch gemeinsames Blut oder Kultur verbundene imaginäre Gemeinschaft der Nation, da ist eben auch die weibliche Population drin und da sind auch die Arbeitskraftverkäufer drin in diesem Volksbegriff. Die sind auch Teile des Volkskörpers, also ein Begriff, der damals ja auch en vogue war, das ganze 19. Jahrhundert bis nach 45 ist er ein bisschen aus der Mode gekommen. Und dieses essentialistische Volksverständnis, das prägt die eigentliche Durchsetzungsphase der Warengesellschaft, der modernen Warengesellschaft. Erst sehr spät bildet sich in den kapitalistischen Kernstaaten und auch nur in denen dann ein verallgemeinerter Volksbegriff raus, der dann von seiner essentialistischen Deutung gereinigt werden soll. In Deutschland passiert es eigentlich erst in den 1980er Jahren, also mit der Debatte um Verfassungspatriotismus, also wo Autoren wie Dolph Sternberg eben da versuchen, so einen Volksbegriff zu etablieren, in dessen Zentrum eben die Zustimmung zum Grundgesetz und steht und der nicht an irgendein Herkommen oder an eine deutsche Kultur gebunden ist, sondern die Verfassungsebene ins Zentrum rückt. Also das ist eigentlich ein relativ spätes Phänomen. Und inzwischen ist diese Periode aber auch schon wieder vorüber. Also heute ist eben so ein Neoessentialismus auf dem Vormarsch und hat großen und zunehmenden Einfluss auf die gesellschaftliche Debatte. Zentrale These wäre von mir, dass sich die Dominanz dieses essentialismusfreien Volkskonzepts auf eine kurze Phase und auf wenige Weltregionen beschränkt, das kommt nicht von ungefähr. Ein Volkskonzept, bei dem das einigende Band eben im Bekenntnis zum Rechtsstaat und in der Zustimmung zu den Verfahrensweisen der repräsentativen Demokratie besteht, das hat eben bestimmte historische Voraussetzungen. Zum einen muss es eben bereits eine voll entfaltete moderne Staatlichkeit geben, die eben den Interessenausgleich zwischen den verschiedenen Kategorien von Warenbesitzern organisiert. Zum anderen müssen die verschiedenen miteinander konkurrierenden Kategorien von Warenbesitzern sich auch gleichermaßen als legitime Interessensubjekte anerkennen. Also die ständischen Grenzen, die müssen alle schon geschleift sein. Es muss eben dieser Interessenausgleich als Konsens bereits vorhanden sein. Und schließlich bedarf diese wechselseitige Anerkennung als legitime Interessensubjekte auch einer materiellen Grundlage. Es muss auch so etwas wie ein warengesellschaftliches Allgemeininteresse geben, also wo sich die verschiedenen Kategorien von Warenbesitzern treffen. Und das sind drei Voraussetzungen, die nur in einer relativ kurzen Phase kapitalistischer Entwicklung gleichzeitig gegeben waren. Die ersten beiden Bedingungen, also diese wechselseitige Anerkennung als gleichberechtigter Vertreter von Interessen und die Existenz von moderner Staatlichkeit, die ist eben erst war in der Durchsetzungsphase noch nicht gegeben. Im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. war eben der moderne Regulationsstaat noch in der Formierung begriffen. Und auch die Anerkennung der Verkäufer der wahre Arbeitskraft eben als freie und gleiche berechtigte Warensubjekte, die waren noch durchzusetzen. Da haben sich noch die Kämpfe der Arbeiterbewegung dazwischen geschoben. Da waren eben diese ersten beiden Bedingungen noch nicht erfüllt, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg endgültig hergestellt waren. Das Grundproblem unserer Epoche, das ist anders gelagert. Die Zeit des Verfassungspatriotismus ist abgelaufen, weil die dritte Voraussetzung wegbricht, die objektive Interessenkonvergenz zwischen diesen verschiedenen Kategorien von Warenbesitzern, die mit der Krise des Kapitalismus in Auflösung begriffen wäre. Eine zentrale These, auf die ich später noch zurückkomme. Sowohl während der Durchsetzungsgeschichte der Warengesellschaft als auch in der Krisenepoche sind die essentialistischen Volkskonzepte zentral und tonangebend. Allerdings spielen sie in beiden Stadien warengesellschaftlicher Entwicklung eine unterschiedliche Rolle. Deshalb muss man diese Zeitalter auch erstmal getrennt voneinander behandeln. Ich fange mit der Durchsetzungsphase an. Worauf beruht die Anziehungskraft und der Stellenwert dieser Existenz, essentialistischen Volkskonzepte in der Aufstiegsphase? Warum haben die da so eine dominante Stelle? versuchte Antwort in einer Zeit, in der die Verwandlung der Menschen in freie und gleiche Warensubjekte noch auf dem Weg war, bestand die große Stärke des Essentialismus, den laufenden historischen Prozess identitätspolitisch vorwegzunehmen in der Konstruktion der imaginären Gemeinschaft. Als Glieder eines homogenen Volkskörpers waren die Warensubjekte phantasmagorisch schon zum Gesamtsubjekt vereint, bevor die ständischen und regionalen Grenzen wirklich niedergewalzt waren. Im Kopf, in den ideologischen Verlautbarungen ist es eben Vorgriffsbewegung. Bevor ein einheitlicher nationaler Markt, lombardische Arbeiter, piemontesische Bürger und die Bauern des Königreichs bei der Sizilien in gemeinsamen warengesellschaftlichen Funktionszusammenhang stellte, sind sie als Glieder einer ewigen italienischen Nation eben schon eingeschmolzen. Da ist es ein Durchsetzungsdenken, wo der Nationalismus eben auch eine Modernisierungsfunktion hat und gerade eben durch diese essentialistische Deutung, die verschiedene Stände übergreifend und Regionen übergreifend funktioniert. Diese Vorgriffsleistung, auf der ich jetzt so beharrt habe, die verweist eben auf diesen Charakter als Modernisierungsideologie. Dieser Gehalt deckt sich nicht unbedingt mit dem Selbstverständnis der Anhänger des essentialistischen Volkskonzepts. Das Sein und das Sich-Halten ist da unterschiedlich. Gerade seit seinen Anfängen in der deutschen Romantik dient die Imagination eines ewigen Volkswesens eben auch als Anrufungsinstanz gegen die Seelenlosigkeit der Marktbeziehungen, gerade als Gegenbild, sagt ja auch schon der Begriff der imaginären Gemeinschaft, mit dem ich operiere. Gemeinschaft ist was anderes als Gesellschaft. Gemeinschaft klingt nach Lagerfeuer, nach Intimität, nach unmittelbarer Identität von Menschen. Aber diesen, also quasi vom Self, willst du mich unterbrechen? Zu Verständnisfrage. Wenn du imaginäre Gemeinschaft sagst, meinst du aber dann nicht diesen etablierten Begriff von Anderson, sondern was anderes? Ich bin da sehr freihändig. Also ich, vielleicht sollte ich auch eher phantasmagorische Gemeinschaft sagen, um das abzugrenzen und eher in Richtung Fetischkritik zu rücken. Also es deckt sich nicht mehr einfach mit dem Enderschen Begriff. Also zumindest in dieser romantischen Traditionslinie wird es eben gerade als Gegengift gegen die Vereinzelung und die Isolierung verstanden und eben als, da ist ja dann eben neben dem Blut auch der Boden besetzt, die Verherrlichung des Bauerntums und solche Momente. Diesen Selbstverständnis darf man aber nicht aufsitzen, sonst verpasst man nämlich den Clou an der Sache, indem der Abwehrimpuls und der sich wehren gegen den Prozess der Modernisierung und Vereinzelung in Ja zur Volksvorstellung transformiert wird, verwandelt er sich selber in eine treibende Kraft des Vereinzelungs- und Modernisierungsprozesses. Wir haben eine Umwidmung hier, eine Transformation einer Gegenkraft in eine Durchsetzungskraft. Diese Verkehrung hängt zusammen mit der Schlüsselrolle der Arbeit auch in der völkischen Identitätsproduktion. Das Volk wird nie nur rassisch oder kulturalistisch bestimmt. Das Volk feiert sich immer auch als Inkarnation des heiligen Prinzips der Arbeit. Und wer nicht in der einen oder anderen Weise eben an der großen Arbeitsmaschine mitwirkt, der zählt auch nicht zum Volk. Das ist immer die zentrale Trendkategorie mit. Die Arbeit spielt aber im klassischen Kapitalismus bekanntlich noch eine andere Rolle als dieses Bezugspunkt des Volkes. Die Vernutzung lebendiger Arbeit ist auch die klassische Grundlage des gesamten kapitalistischen Systems. Das Ja zur Arbeit ist das Ja zur Modernisierung und zur Durchsetzung der Warengesellschaft. unter zumindest ein Ja zu dem, was diese Gesellschaft im Innersten ausmacht und im Innersten zusammenhält. Und dementsprechend ist der essentialistische Volksbegriff nicht wirklich gegen die moderne Warengesellschaft gerichtet. Er legitimiert sie, indem er eben eine Pseudo-Erklärung dann anbietet für deren Schattenseite. Für die Opfer, die eben der Vormarsch der Warengesellschaft fordert, werden die aus der imaginären Gemeinschaft der arbeitenden Nation herausdefinierten Volksfeinde verantwortlich gemacht. Damit gewinnt eben das Volk aber eine Perspektive, wie es das warengesellschaftliche Glücksversprechen realisieren kann gegen diese Volksfeinde. Es muss denen eben den Volksfremden das Handwerk legen. Die klassische Form kennt jeder oder an die denkt jeder natürlich da sofort in der Durchsetzungsphase. Das ist der Antisemitismus, also wo eben, ich verweise nur auf die Arbeiten da von Moshe Paston, der eigentlich genau diesen Mechanismus thematisiert hat, wie eben diese Protestbewegung gegen die Durchsetzung moderner Verhältnisse in der Figur des Juden als den Volksfremden und der Arbeitswelt Fremden dann eine Legitimierung quasi dieser also eine Spaltung hatten zwischen einer guten Moderne und einer schlechten Moderne. Und die schlechte Moderne, die kann man vernichten. Also der Moshe Paston hat es ja auf diese klassische Formel gebracht, Auschwitz, eine Fabrik zur Vernichtung des Werts. Also wo natürlich der phantasmagorischen Vernichtung des Werts und um real, aber eben die Arbeitsgesellschaft und die moderne Gesellschaft durchzusetzen. Dieser Charakter als Durchsetzungsmittel ist jetzt natürlich nicht nur gebunden an diese projektive Entsorgung eben dieser Schattenseite, die imaginäre Gemeinschaft der Nation, die wenn man es sich anschaut, stiftet sie ja eben auch keinen wirklichen Zusammenhang jenseits von Staat und Markt, sondern eben die Heimlichkeit, die diese reale Trennung der Warensubjekte voraussetzt. Das ist eben eine rein phantasmagorische Überwindung. Materialisieren kann sich diese phantasmagorische Gemeinschaft eben immer nur in der Form des Staates und seiner bürokratischen Apparate. Historisch hat eine zentrale Rolle da immer die Armee gespielt, die als die Schule und der Nation und als die edelste Realisationsform der Nation. Was wesentlich auf einen Punkt bin ich ja schon eingegangen, nämlich, dass es in der Durchsetzungsphase eine Konkurrenz gibt zwischen der Arbeit als das Grundprinzip der modernen Warengesellschaft einerseits und dieser ideologischen Funktion als das Allerheiligste, das was auch den Volkskörper definiert. Diese Konkurrenz gibt es auch noch auf einer anderen Ebene. Die Herstellung, die Durchsetzung der Warengesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert, die war ein Prozess nationalökonomischer Formierung, also wo sich eben überregionale Märkte etabliert haben, die diese regionale Zersplitterung beseitigt haben, die für eine Normierung hergestellt haben. Und die, wo eben Nation, Nationalstaat und Nationalökonomie einfach passgenau zusammengehören. Der Funktionszusammenhang, wo es in der Form der Nation das Himmelreich drüber hast, der auch die, ja, also einerseits, ja, Äh, Ich breche an dem Punkt mal ab mit dieser Aufstiegsgeschichte, weil es ja in dem Seminar um die heutige Situation primär gehen soll. Dabei habe ich drei erkenntnisleitende Fragestellungen im Auge, um jetzt auf die heutige Situation überzulenken. Warum schiebt sich dann in der Krisenepoche die Identitätspolitik wieder in den Vordergrund? Warum sind es gerade die essentialistischen Volkskonzepte, die eine Renaissance erfahren? Und was sind die Unterschiede zwischen dem ursprünglichen Essentialismus und dem derzeitigen ins Kraut schießenden Neo-Essentialismus? Der ist ja eine andere historische Situation. Der eine oder andere wird sich noch an den Ausgangspunkt meines Referats erinnern. Ich hatte da ja die Thesen aufgestellt, den Gestaltungsmöglichkeiten von Politik sind klare Grenzen gesetzt. Ihr positiver Inhalt reduziert sich darauf, die Rahmenbedingungen der Konkurrenz zu regulieren und der wahren gesellschaftlichen Entwicklung den Weg zu ebnen. Zweite These war, es ist die Grundfunktion aller Identitätspolitik, genau diese Begrenzung auszulöschen und auf den Kopf zu stellen, im Kopf, indem die in getrennte Privatproduzenten aufgelöste Gesellschaft sich zur imaginären Gemeinschaft des Volkes formiert, indem aus Gesellschaft Volk wird. Mit dem Staat als Instrument wird eben die Gesellschaft zum phantasmagorischen Souverän ihres Geschicks, gekoppelt eben an den Volksbegriff. Bei dieser Überhöhung der Politik und des Volkes handelt es sich eben um unaufhebbares Strukturmerkmal der modernen Warengesellschaft. Sie ist in der einen oder anderen Form in jeder Phase kapitalistischer Entwicklung wirksam, also zumindest was die Moderne angeht. Allerdings steht der Glaube an die Politik im Krisenzeitalter unter anderen Vorzeichen als in der Aufstiegsphase. Die Aufstiegsphase war von zwei großen historischen Prozessen gekennzeichnet. Es war eben dieses Wachsen im historischen Trend der Masse der vom Kapital absorbierten lebendigen Arbeit. Immer mehr Menschen wurden in den kapitalistischen Verwertungsprozess, in die Arbeitsgesellschaft hineingezogen. Gleichzeitig war ein Prozess der Durchstaatlichung der Gesellschaft zu verzeichnen. Der Staatssektor spielt für die Reproduktion eine immer wichtigere Rolle. Vor diesem Hintergrund schien die Politik ihren Anspruch, das gesellschaftliche Leben positiv gestalten zu können, letztlich einzulösen. Einfach weil der Staat eine größere Rolle spielt und weil der Vormarsch der Arbeit die Grundlage auch eben einer relativ breiten Beteiligung am kapitalistischen Wohlstand gewesen ist. Auch der Konvergenz der Verkäufer der wahre Arbeitskraft mit dem Kapital, das auf die Vernutzung der lebendigen Arbeit angewiesen ist. Also wo bei allen Interessengegensätzen eben auch eine gemeinsame Interessengrundlage vorhanden ist, eben im Funktionieren und in der Ausdehnung dieser Gesamtmaschine. In unserer Krisenepoche haben wir andere Bedingungen als diese. Die Diskrepanz zwischen dem Anspruch der Politik, dem Volkswillen entsprechend die Verhältnisse zu gestalten und dem tatsächlichen Inhalt des politischen Geschäfts, tritt da hervor. Die neue Identitätspolitik ist angetreten, die Politikillusion durchzusetzen und die Phantasmagorie des Volkes eben wieder in ihre phantasmagorischen Rechte einzusetzen, in einer Zeit, wo die Politik eben nicht mehr diesen Interessenausgleich herstellen kann und dieses synthetisierende Allgemeininteresse. Und das hat eben was mit ganz basalen Entwicklungen in der kapitalistischen Gesellschaft zu tun, und zwar wo sich die heutige Phase in zwei basalen Aspekten von der Aufstiegsphase unterscheidet. Zum einen hat die tatsächliche Arbeitsvernutzung ihre Stellung als die alles entscheidende Form der Erzeugung abstrakten Reichtums hat sie eingebüßt. Die Arbeit ist nicht mehr die alles entscheidende Schlüsselware. Das an den Finanzmärkten gehandelte fiktive Kapital ist zum wesentlichen, ja zum Hauptträger des Akkumulationsprozesses geworden. Also da hat sich die Akkumulation des Kapitals entkoppelt von der realen Arbeitsvernutzung. Und das hat eben auch Folgen für die für Käufer der Ware, Arbeitskraft und für die Interessenkonvergenz. Das ist die eine Entwicklung. Zum anderen zerfällt die Weltwirtschaft nicht mehr wie einst in relativ geschlossene Nationalökonomien, also diese Konkurrenz von Nationalökonomie, Nationalstaat, Nation als Imagination, die bricht weg. Stattdessen ist der Weltmarkt zum unmittelbaren Bezugspunkt eben der Konkurrenz geworden. Und diese Entwicklungen haben einschneidende Folgen für die Politik. Der Bedeutungsverlust der Arbeitskraftvernutzung für die Mehrung des abstrakten Reichtums löst eben in Verbindung mit dem Prozess der Globalisierung eigentlich das Allgemeininteresse auf. Das Allgemeininteresse aller Kategorien von Warenbesitzern. Die Politik hat nicht mehr ein einheitliches Allgemeininteresse, das sie realisieren muss oder austarieren, sondern drei verschiedene. Das Allgemeininteresse des Landes als Investitionsstandort, also die politische Einheit existiert ja weiter, aber sie muss Kapital anziehen. Und das nicht mehr identisch eben einfach mit Arbeit, mit dem, dann das Allgemeininteresse aller Warenbesitzer und da Einschluss der Verkäufer der Ware, Arbeitskraft. Das ist, und dann gibt es schließlich noch das Allgemeininteresse des Weltkapitals gegenüber den Einzelstandorten, womit Politik auch umgehen muss, wenn die auseinandertreten. Und je weiter der Krisenprozess voranschreitet, desto unübersehbarer wird, dass das auseinanderdriftet und umso schwieriger wird es unter einem Hut zu bringen. Das ist die strukturelle Krise, vor dem die etablierte Politik steht. Also dieser Zerfall eigentlich dieser basalen Kategorie, die immer ihr Bezugspunkt auch ist, des allgemeinen Interesses. Der Neoliberalismus hat dieses Auseinanderdriften noch mit der großen Erzählung von der segenspendenden Kraft des Weltmarkts und dem angeblichen Trickle-Down-Effekt ideologisch kaschiert. Man hat halt einfach behauptet, wenn die oben sich genug bereichern, dann kommt es unten auch an. Oder zumindest haben die dann auch was davon. Spätestens mit dem Krisenschub von 2008 ist aber die Krise der Interessenpolitik virulent geworden. Damit schiebt sich eben wieder die Identitätspolitik in den Vordergrund. Aber anders als in der Aufstiegsphase geht es eben nicht mehr um die Vorwegnahme und Überhöhung der Integrationsleistung dieser nationalökonomisch formierten Arbeitsgesellschaft. Die Renaissance der Identitätspolitik, die wirkt vielmehr desintegrierend. Das ist ja auch auf verschiedenen Ebenen zu spüren. Zwei Fundamentale sind zu unterscheiden. Auf der internationalen Ebene, wo eben das Einklagen des Volksinteresses identisch ist mit man nimmt keine Rücksicht mehr auf die internationale Ebene, auf den Weltmarkt. Das macht ja sehr wesentlich die Attraktivität eines Trumps aus, aber eben auch das interessante Potenzial, was da drin steckt für den Krisenprozess. Also dass da quasi das Weltkapital aufgekündigt wird von einem nicht unwesentlichen Standort, das ist so die eine Ebene der zentrifugalen Kräfte. Und im Inneren sind natürlich auch zentrifugale Kräfte wirksam, in dem Sinn, dass neben die zentrifugalen Kräfte, die vom Markt ausgehen, noch eben eine Ausgrenzung über Identitätspolitik läuft, weil eben die migrantische Bevölkerung ausgegrenzt wird. Also das ist auch nochmal eine andere Geschichte als in der Aufstiegsgeschichte, wo es eben noch, was weiß ich, in der Formierung der deutschen Nation um die Einebnung der Gegensätze von Bayern und Preußen und Badensern und weiß der Henker, was ging, eben die Einschmelzung zu einer Nation, sondern eine Arbeitsgesellschaft, die in diesem Land existiert, wird plötzlich nach ethnischen Gesichtspunkten aufgespalten und auseinandergerissen. Also wo neben die soziale Differenzierung sich nochmal eine nach ethnischen Gesichtspunkten drüberlegt. Und zwei Spaltungslinien aufreißen. Also wo man auch sagen kann, wenn man jetzt die Gesamtbewegung da einordnen will, dass mit dieser identitätspolitischen Wendung so eine Art Amoklauf verbunden ist oder eine Zerstörung des wo wahren Subjekte sich gegen ihren eigenen wahren gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang wenden. Eine Rebellion gegen das, was man ist und woran man sich gleichzeitig klammert. Da stellt sich natürlich die Frage, was macht dieses im Endeffekt zerstörerische Programm attraktiv? Das sind natürlich Motive am Werken, die sich jetzt nicht von der Aufstiegsphase unterscheiden. Also die schon immer an dieser imaginären Gemeinschaft der Nation dranhingen. Dazu gehört, dass eben in einer krisengeschüttelten, unheimlichen Welt das Phantasma des eigenen Volkes dem isolierten wahren Subjekten so eine Pseudosicherheit und Pseudoheimlichkeit vermittelt, also eine feste Burg. Und ferderhin natürlich erlaubt diese identitätspolitische Transformation den Terror der Verhältnisse weiterzugeben und den eigenen Status als phantasmagorisches souveränes Subjekt sicherzustellen. Dazu gehört zum einen die Fortschreibung des Glaubens an die Politik als souveräner Herr des gesellschaftlichen Geschicks, der eben in dem Rechtspopulismus durchaus virulent ist. Für das Versagen der Politik sind ja nur die Volksverräter verantwortlich, die vergessen haben, von welchem Volk sie ihre Macht haben und für was sie beauftragt sind und dann irgendwie mit Globalisierung und Co. rumargumentieren, also als Volksvergessenheit das wahrzunehmen und dann natürlich auch die Bestätigung quasi des Subjektstatuses auf der Ebene der Welterklärung, während die etablierte Politik zunehmend von einer immer komplexer werdenden Welt schwadroniert und die sich eben einfache Lösungen sperrt, die Probleme dieser Welt, da hat die Identitätspolitik keine Schwierigkeiten, die Welt konsistent zu erklären. Da gibt es schöne Verschwörungs- und Theorien und eine klare Frontstellung und immer klare Erklärung. Da hat man, auch wenn man die Welt noch nicht verändert hat, hat man sie zumindest erklärt und ist auf der Ebene Subjekt. Und dann, das ist auch ein wesentlicher Gesichtspunkt, ist es natürlich die Verteidigung der eigenen Subjektherrlichkeit gegen die Bedrängungen und Zumutungen, die von der Tatsache ausgehen, dass eben die, anders als in der Aufstiegsphase, der Subjektstatus und die Teilhabe an der wahren Gesellschaft nicht automatisch gebunden ist an den Stand des weisen männlichen Herrn, sondern die Verunsicherung durch Frauen und nicht Weise, also wo da gibt es eben einen deutlichen Kontrast zur Aufstiegsphase, dass da diese, in der Aufstiegsphase hatte eben der weise Mann noch nicht den geringsten Zweifel daran, dass er und dann sein jeweiliges Volk, zu dem er halt gehört, berufen sind, die Welt sich untertanen zu machen. Die enorme Aggressivität des Neoessentialismus, die entspringt dagegen eher einem Gefühl der Defensive. Also der wegschwimmenden Fälle. wie das zentrale Schlagwort der neuen Rechten vom Bevölkerungsaustausch auch schon dokumentiert, ist man eben da in einer imaginären Notwehrsituation. Man möchte eine Festung Europa errichten und mit den Flüchtlingen die Probleme der Welt draußen halten. Also die Flucht ins Nationale zielt darauf, der krisengeschüttelten Weltwarengesellschaft zu entlaufen, ohne die eigene Existenz als Warensubjekt in irgendeiner Weise in Frage zu stellen und zu problematisieren. Die ist da immer vorausgesetzt. Und das schwächste Produkt des Globalismus, nämlich die Flüchtlinge, die werden dann zur beliebtesten Projektionsfläche. An ihm, dem Flüchtling als Archetypus unserer Zeit, soll der Staat dann auch eben Exempel statuieren und durch die Errichtung eines rigiden Grenzregimes zeigen, dass er die Kontrolle doch noch nicht verloren hat. Jetzt bin ich ziemlich am Ende meiner Skizze. Allerdings habe ich noch nicht eingelöst den Titel meines Referats, der war ja angekündigt, unter dem Titel, warum die Politik verrückt geworden ist und was dagegen zu tun ist. Mit dem dagegen zu tun, das ist jetzt noch nicht so ganz deutlich geworden. Jetzt halt eher auf der analytisch und historisch einordnenden Ebene hat sich das jetzt bewegt. Aber ich will jetzt zumindest nicht aufhören, ohne ein paar Andeutungen in die Richtung zu machen, was da als Gegenperspektive gedacht ist. Implizit steckt es eigentlich auch schon in der Analyse drin. Also zumindest die Negativabgrenzung. Keine Rückkehr zur rationalen Interessenpolitik und zur repräsentativen Demokratie. Also diese ganzen Versprechen, dass die Hoffnung auf eine Normalisierung, würde ich gerade als jemand, der natürlich als Wertkritiker und Krisentheoretiker unterwegs ist, da in die Richtung erst gar nicht denken. Sprich, die Rechtswendung und dieser Neoessentialismus ist auch Ausdruck von tiefen Krisengefühl, wo man nicht dagegen anargumentieren kann, indem man es eine kapitalistische Normalität wieder an die Wand malt. Die andere Abgrenzung, die eigentlich auch drin steht, ist, zur Politik gehört Identitätspolitik und Identität ist ein Problem. Also die Identität ist eine Angelegenheit, die, wie soll ich sagen, es ist ein Ersatz für reale Beziehungen. Also eine Gesellschaft, in der die Menschen sich in über den Inhalt ihrer Gesellschaftlichkeit real austauschen und den bewusst herstellen, die hat keine Identität oder die braucht sowas nicht. Identität ist etwas, was ich herstelle, was eigentlich keinen Inhalt hat oder einen a priori rein imaginären. Insofern bin ich auch gegen jede Form des Konkurrenzaufnehmens gegen die Rechte auf diesem Gebiet, also etwa in der Form einer linken Identitätspolitik, die jetzt Theoreme wie die Klasse exhumiert und mobilisiert gegen das Recht, das Volk im essentialistischen Sinne oder auch gegen Versuche jetzt Volk neu, den Begriff des Volkes neu zu besetzen im Sinn von oben gegen unten, was ja im Volksbegriff auch eben immer mitgeschwungen hat. Also da, das halte ich alles für hochproblematisch, sondern eigentlich, das steckt ja auch im Titel drin, jenseits von Identität und Interesse, das wäre eben ein Standpunkt, der eher in Richtung ginge eines neuen Universalismus, der aber eben nicht mehr vom Standpunkt irgendwelcher angeblichen gemeinsamen Werte her argumentiert, sondern von den realen, sinnlich-stofflichen Problemen dieser Welt, die auch nur auch auf einer weltgesellschaftlichen Ebene zu lösen sind und nicht durch die Zertrümmerung des weltkapitalistischen Zusammenhangs, sondern durch eine Transformation, die in Richtung halt eine emanzipative Auflösung der Warengesellschaft geht. Das ist jetzt natürlich auf einer sehr abstrakten, allgemeinen Ebene, ist auch jenseits jeder Frage der aktuellen Kräfteverhältnisse, was ja, warum lachst du da? trotzdem denke ich, als Grundorientierung wollte ich das trotzdem stehen lassen. Also ich denke auch, dass es so eine rein defensive Gegenpositionierung angesichts dieser Entwicklung eben des Neo-Essentialismus, der enge Grenzen gesetzt sind. Also, ja. Okay, das war jetzt ziemlicher Überflieger. Ich bin eigentlich am Ende, verbinde es aber noch mit einer Ankündigung. Ich hatte ja auch noch so einen Workshop morgen, irgendwie das große Wir. Das ist jetzt relativ eng verzahnt bei der Ausarbeitung von dem Ding, also wer da mit dem Gedanken spielt, da hinzugehen in den Workshop. Mit dem, was ich jetzt vorgetragen habe, da habe ich nämlich einfach diverse historische Texte zusammengetragen. Der erste ist von 1789, der letzte ist von 2018, die eben diese verschiedenen Stufen nachzeichnen von imaginärer Gesellschaft. Ich habe zum Teil, was man ja normalerweise in einem Referat nicht macht, Fußnoten, die verweisen zum Teil schon implizit auf die Texte. Also wem das alles, sagen wir mal so, überhaupt nicht eingeleuchtet hat, weil das alles an der historischen Realität vorbeigeht, da habe ich meine Nachrüstungen dann. Und zu diesem Knochengerüst, und wer es zu Recht jetzt, was ich da so zusammengestopselt habe, als fleischlos empfunden hat, da wird ein bisschen nachgeliefert.